1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm Anweisungen. 2. Die sind die Vorschriften für die Reinigung eines Aussätzigen, o solls am Priester gebracht werden. 3. Der Priester muss zu im außerhalb des Lagers gehen und wenn bei der Untersuchung feststellt, dass die Betroffenstelle der Hautkrankheit geheilt ist. 4. Dann soll der Priester anordnen, dass man für den zu Reinigenden zwei lebendig, reine Vogel, Zedenholz, Karmesin und Isop bringt. 5. Danach soll der Priester anordnen, dass einer der Vogel in einem Erdenen Gefäß über fließendem Wasser geschlachtet wird. 6. Den lebendigen Vogel, das Zedenholz, den Karmesin und den Isop soll er nehmen und die zusammen mit dem lebendigen Vogel in das Blatt des über dem fließenden Wasser geschlachteten Vogels torchen. 7. Anschließend soll er den zu reinigenden siebenmal besprengen, in zu reinigen, den lebendigen Vogel soll er jedoch in das affine Feld fliegen lassen. 8. Der gereinigte muss sein Kleider waschen, als sein Haare abschieren und sich baden, rein zu werden. Danach darf in das Lager gehen, muss aber noch sieben Tage außerhalb seines Zeltes verweilen. 9. Siebten Tag soll er sein Haare abschieren, Kopf, Bart und Augenbrauen. Danach soll er sein Kleider waschen und seinen Körper baden, vollständig rein zu werden. 10. Achten Tag soll zwei makellose Lammer und ein einjähriges, makelloses weibliches Lamm nehmen, da zu drei Zentel Efa Feinsmehl, das mit all vermischt ist, als Speisapfer und ein Log all. 11. Der Priester, der die Reinigung durchfot, soll den zu Reinigenden und dies Opfergaben Jahwe am Eingang des Offenbarungszeltes darbringen. 12. Danach soll der Priester das ein Lamm nehmen und es zusammen mit dem Log all als Schuldopfer darbringen, in dem beides als Webfer vor Jahwe schwingt. 13. Das Lamm soll in der Heiligen Stadt geschlachtet werden, wo obligerweise die Sund und Brandopfer geschlachtet werden, denn das Schuldopfer gehort, ebenso wie das Sundopfer, dem Priester und ist hoch heilig. 14. Anschließend nehme der Priester etwas von dem Blatt des Schuldopfers und streich es dem zu reinigenden und den Rekten allabchen, den Dormen der Rekten Hand und die Gross Sehe des Rekten Fasses. 15. Danach nehme der Priester etwas von dem Logol und GSS auf sein Link Hand. 16. Anschließend torch der Priester seinen Rekten Finger in das all in seiner linken Hand und sprenge mit seinem Finger siebenmal von dem all vor Jahwe. 17. Von dem Übrigen all, das noch in seiner Hand ist, streicht der Priester dem zu reinigenden etwas und den Rekten allabchen, den Dormen der Rekten Hand und die Gross Sehe des Rekten Fasses, über das Blatt des Schuldopfers. 18. Das restlich all in der Hand des Priesters soll er auf den Kopf des zu reinigenden geben, in so vor Jahwe zu sühnen. 19. Danach soll der Priester das Sundopfer darbringen, den zu reinigenden wegen seiner Unreinheit zu sühnen, anschließend soll er das Brandopfer schlachten. 20. Der Priester soll das Brandopfer zusammen mit dem Speisopfer auf dem Alter darbringen, und wenn der Priester in so gesühnt hat, wird rein sein. 21. Wenn er jedoch arm ist und nicht so viel aufbringen kann, soll er ein Lamm als Schuldopfer nehmen, das als Webfer geschwungen wird, in zu sühnen, so ein Zentel Efa Feinsmehl, mit all vermischt, als Speisapfer und ein Log all. 22. Des Weiteren soll zwei Turteltauben oder zwei Jungtauben nehmen, je nachdem, was of sich leisten kann, wobei die ein als Sundopfer und die andere als Brandopfer dient. 23. Achten Tag, nachdem rein geworden ist, soll sie am Priester am Eingang des Offenbarungszeltes vor Jahwe bringen. 24. Der Priester nehme das Schuldopferlamm zusammen mit dem Logol und schwinge beides als Webfer vor Jahwe. 25. Danach soll man das Schuldopferlamm schlachten, und der Priester soll etwas von dem Blatt des Schuldopfers nehmen und es dem zu reinigenden und den Rekten allabchen, den Dormen der Rekten Hand und die Gross Sehe des Rekten Fasses streichen. 26. Von dem all aber geist der Priester etwas in sein Link Hand. 27. Und der Priester sprenge von dem all in seiner linken Hand mit seinem Rekten Finger siebenmal vor Jahwe. 28. Anschließend streicht der Priester etwas von dem all, das noch in seiner Hand ist, dem zu reinigenden und den Rekten allabchen, den Dormen der Rechten Hand und die Gross Sehe des Rechten Fasses, auf die bereits mit dem Blatt des Schuldopfers bestrichen Stell. 29. Das restliche All in der Hand des Priesters Soller auf den Kopf des zu reinigenden Geben, in vor Jahwe zu sunen. 30. Danach Soller die ein der Turteltorben oder Jungen Torben, die sich leisen konnte, darbringen, 31. Die ein als Sundopfer und die ander als Brandopfer, zusammen mit dem Speisopfer. So soll der Priester den zu reinigenden vor Jahwe sunen. 32. Die sind die Vorschriften für den von einer Hautkrankheit betroffenen, der sich bei seiner Reinigung nicht so viel leisten kann. 33. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen Anweisungen, 34. Wenn in das Land Kanaan kommt, das ICH UK als Besitz geben wird, und ICH in einem Haus in Urim besitz ein Stell entstehen lasse, die eine Hautkrankheit Arnold, 35. Dann soll der Hausbesitzer zum Priester gehen und im Melden, in meinem Haus seit sich etwas, das wie ein Hautkrankheit aussieht. 36. Der Priester soll anordnen, dass das Haus ausgeräumt wird, bevor hineinget, die Stell zu untersuchen, damit nicht als im Haus für unrein erklärt werden muss. Danach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besichtigen. 37. Wenn bei der Besichtigung der befohlenen Stellen feststellt, dass sich dies und den Wanden des Hauses als grünlich oder rotlich vertifungen zeigen, die tiefer als die Wanderbeflasche scheinen, 38. Dann soll der Priester ausdem Haus gehen, und der Tür des Hauses stehen und das Haus für 7 Tage verschließen. 39. Wenn der Priester 7. Tag zurückkehrt und bei der Besichtigung feststellt, dass sich die Hautkrankheit und den Wanden des Hauses ausgebreitet hat, 40. Dann soll der Priester anordnen, dass man die Stein, die von der Hautkrankheit befohlen sind, herausreißt und außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort wirft. 41. Das Haus selbst soll man innen ringsam abkratzen und den abgekratzten Putz außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort bringen. 42. Danach soll man an der Stein nehmen und an die Stell jener Stein setzen, ebenso soll man neuen Putz nehmen und das Haus verputzen. 43. Wenn dann die Hautkrankheit abermals im Haus ausbricht, nachdem die Stein entfernt, das Haus abgekratzt und neu verputzt wird, 44. Dann soll der Priester hineingehen, und wenn bei der Besichtigung feststellt, dass sich die Hautkrankheit im Haus ausgebreitet hat, dann handelt es sich ein hartnäckige Hautkrankheit im Haus, und es ist unrein. 45. Man soll das Haus abbrechen, als ein Stein, Balken und den gesamten Putz, und es außerhalb der Stadt an einen unreinen Ort bringen. 46. Wer das Haus betritt, solange es verschlossen bleibt, gilt als unrein bis zum Abend. 47. Wer in dem Haus geschlafen oder gegessen hat, muss sein Kleider waschen. 48. Wenn der Priester jedoch hineingeht und bei der Besichtigung feststellt, dass sich die Hautkrankheit im Haus nicht weiter ausgebreitet hat, nachdem das Haus neu verputzt wird, dann soll der Priester das Haus für rein erklären, da der Schaden behoben ist. 49. Das Haus zu reinigen, soll er dann zwei Vogel, Zedenholz, Karmesin und Isop nehmen. 50. Den einen Vogel soll er in einem erdenen Gefäß über fließendem Wasser schlachten. 51. Das Zedenholz, den Isop, den Karmesin und den lebendigen Vogel soll er nehmen und in das Blatt des geschlachteten Vogels und in das fließend Wasser torchen und das Haus siebenmal besprengen. 52. So soll er das Haus mit dem Blatt des Vogels und mit dem fließenden Wasser, so mit dem lebendigen Vogel, dem Zedenholz, dem Isop und dem Karmesin reinigen. 53. Den lebendigen Vogel aber soll er außerhalb der Stadt in das Affenfeld fliegen lassen und so das Haus sunen, damit es rein. Word. 54. Die sind die Vorschriften bezüglich der verschiedenen Arten von Hautkrankheiten und des Grinds, 55. So der Hautkrankheiten Kleiden und Hausen, 56. Der Hautausschlag, des Schorfs und der weißen Flecken, 57. Am zu leeren, wann etwas unrein oder rein ist. Die sind die Vorschriften bezüglich der Hautkrankheit.